Brennt blick ich auf diese Routine, die wie Sterne mich leuchtend umschweben. Doch mich fesseln soll jene Schöne, denn ich glühe für keine allein. Die Natur will uns alle beglücken, nur der Wechsel verschönert das Leben. Macht die eine mich heute entzücken, morgen wird mich die andere freuen, ja morgen, morgen wird mich die andere freuen. Treue hält uns in lästigen Banden, immer will ich die Schicksal erfahren. Mag ein Tor sie für eine bewahren, nur in Freiheit kann die Liebe gedeihen. Niemals hemmt mich das Auge des Gatten, ihrer Eifersucht kann mich nur lachen. Mag ein Argus ihr klein und bewachen, ja, der Sieg am Leib, er bleibt am Ende noch mein. Ja, der Sieg, er bleibt doch am Ende noch mein.